D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es gibt Tattoos, die sehen aus wie diese alten Kinderabziehbilder, die ihr euch wahrscheinlich auch früher einfach mal so auf den Arm gepatscht habt. Das sind aber biometrische Tattoos und die kommen von einem Startup aus den USA. Das heißt Chaotic Moon. Nur unter dieser Farbe von diesen biometrischen Tattoos, da ist eben nicht nur also eine Farbe, sondern da ist auch ordentlich Technik. Das sind Tech-Tattoos. Und mit diesen Tattoos könnt ihr zum Beispiel eure Pulsfrequenz messen oder euren Blutdruck. Und das könnte man dann direkt an den Hausarzt funken. Martina hat sich noch keins auf den Arm kleben lassen. Ich auch nicht. Ich wehre mich noch ein bisschen, weil ich weiß noch nicht genau, was ich mir unter diesem biometrischen Tattoo so vorzustellen habe. Also Farbe und Technik, wie geht das zusammen? Also die Farbe ist natürlich keine normale Farbe, sondern so eine leitende Farbe. Und auf diese leitende Farbe werden in der Tat einfach die Sensoren draufgeklebt. Und das Tattoo wird auch genau wie so ein Kindertattoo abgezogen und auf die Haut irgendwie aufgebracht. Und schon bist du, wie das Techblog TechCrunch schreibt, ein Cyborg. Ja. Denn diese Sensoren, die auf dieser leitenden Farbe kleben, die registrieren deine Körperwerte. Und diese Körperwerte werden dann per Bluetooth oder per Netzwerkverbindung an Apps oder eben auch an den Rechner gefunkt. Und wenn du das Tattoo nicht mehr brauchst, dann kannst du es einfach so wieder runterziehen. Der CEO und Gründer von Chaotic Moon, der heißt Ben Lam, und der sagte bei TechCrunch, dass solche biometrischen Tattoos vor allen Dingen in der Medizin nützlich sein könnten. It could be something that you just put on your body once a year and it monitors everything that they would do in a physical and sends that to your doctor. And if there's an issue, they could call you. So the tech tattoos can really tie in everything into one package. So it can look at early signs of fever, your vital signs, heart rate, everything that it needs to look at to notify you that you're getting sick or your child's getting sick. Okay, also was er jetzt sagt ist, ne, geht's nach denen, nach Chaotic Moon, dann kannst du also alle deine Daten, die er gerade aufgezählt hat, die man sammeln kann, direkt zum Hausarzt senden. Er sagt, da kann man regelmäßig den Gesundheitscheck dadurch ersetzen. Gibt's noch andere Szenarien, die damit denkbar wären? Also er ist, glaube ich, schon ein ganz guter Geschäftsmann. Er denkt auch an andere Geschäftsfelder, zum Beispiel militärische Anwendungen. Er sagt halt, dass diese Sensoren auf den Tattoos halt eben nicht nur die Gesundheitsdaten funken könnten, sondern die könnten zum Beispiel auch erkennen, ob irgendwelche Pathogene oder Gifte in der Luft sind. Und wenn so ein Soldat die dann trägt, könnte das dann halt auch dementsprechend an die Zentrale weitergegeben werden und den Soldaten warnen. Aber auch im zivilen Sektor sieht er noch viele lukrative Geschäftsfelder. Stell dir zum Beispiel mal vor, du bist auf einem Konzert und es ist ein großes Ding und du weißt halt nicht, wo deine Freunde stehen. Wenn ihr solche Tattoos habt, die jetzt zum Beispiel eure Standortdaten senden, wüsstest du halt immer, wo deine Freunde sind. Oder zum Beispiel, wenn du eine Mutter bist und du willst wissen, wo dein Kind ist, ist hier im Einkaufszentrum. Aktivierst du dein biometrisches Tattoo oder was? Naja, wenn es hier im Einkaufszentrum verloren gegangen ist, ist vielleicht, könnte praktisch sein. Ich weiß nicht. Ich kriege da immer Gänsehaut bei sowas. Wirklich. Wie weit ist die Entwicklung denn? Also es gibt Prototypen davon und die sind derzeit noch auf der Suche nach einem Investor, um die Dinger groß rauszubringen. Die Firma, die das macht, das ist nicht das erste Ding, was sie halt an den Start bringt. Die haben auch schon so Feuerspeine-Drohnen entwickelt oder so Fitness-Tracker. Aber er meint halt eben, Ben Lam, dass dieses Tattoo-Project das most exciting project in seiner Firma. Und man muss halt auch sagen, es ist jetzt wirklich nicht so ganz unwahrscheinlich, denn Chaotic Moon ist auch nicht das einzige Unternehmen, das an solchen Tattoo-Wearables arbeitet. Wer macht's noch? Es gibt noch ein Team der University of California San Diego, die versuchen aus Schweiß elektrische Energie zu gewinnen und die arbeiten da auch mit solchen Tattoos. Motorola hat überlegt, Mikrofone per Tätowierung an deine Kehle zu machen. Damit kannst du dann dein Handy bedienen sozusagen. Ich finde es eklig, Martina. Und die haben auch letztes Jahr ein Tattoo vorgestellt, mit dem du dein Handy entsperren kannst. Und letzteres ist aber, sagt das Techblog T3N, noch weit davon entfernt, so weit zu sein wie eben Chaotic Moon. Und Cyberpunks benutzen sowas ja im Grunde genommen auch schon. Ne? Da hat man ja schon viel drüber gehört. Hilf mir auf die Sprünge. Also das ist ja so eine Subkultur, wo Leute sozusagen sich Implantate in den Körper bauen. Ne? Okay, ja. Und die Cyberpunks arbeiten meistens mit chirurgischen Eingriffen. Das heißt, die implantieren sich Magnete oder RFID-Chips oder sowas. Und da gibt es zum Beispiel einen so einen Typ, Tim Cannon, der hat so ein, so ein Mailversand oder so, Grindhouse Wetware, da kannst du dir halt so RFID-Chips bestellen, die werden dann unter deine Haut implantiert und damit kannst du dann zum Beispiel dein Garagentor öffnen. Und Tim Cannon, der Wired erzählt, ja, biometrische Tattoos in der Grindr- und Cyberpunk-Szene, kennen wir das längst, überhaupt kein Problem. Naja, Wired meint jedenfalls, Chaotic Moons Entwicklung sei auf jeden Fall noch ein Prototyp. Aber es zeige, dass eben diese Science-Fiction-Technologie, die wir ja aus Blade Runner kennen, dass sie gar nicht mehr so weit weg von uns ist. Mir wird immer schnell schlecht bei solchen Themen, ja, weil ich immer denke, unter die Haut, und ich finde das echt fies. Aber ganz ehrlich, die meisten Bedenken werden doch viele Leute haben, nicht wie ich hier von wegen Blut und fies und so, sondern wegen Datenschutz bei so einem Kram, oder? Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also TechCrunch zum Beispiel, sprechen das auch an, die sagen halt, ja, dass man kurzzeitig Menschen tracken kann. Das wirft natürlich einen Haufen datenschutzrechtlicher und auch natürlich auch medizinischer Fragen auf. Aber Chaotic Moon, die sind da so typisch Ami-mäßig drauf, die kümmern sich da jetzt erstmal gar nicht drum. Die sagen halt, das sollen dann später die Käufer und die Anwender irgendwie entscheiden, wie sie damit umgehen. Aber ich schließe mal jetzt aus deiner ganzen Reaktion, du würdest hier so ein Ding also nicht... Nein, weder ein biometrisches, also Tattoo geht vielleicht noch, weil man das ja wirklich nur aufklebt, wie du sagst. Aber sobald es daran geht, dass man was unter die Haut legt, da klappe ich zusammen, glaube ich. Dann nehmen wir doch Sebastian Sonntag, dann wissen wir immer, wo der ist. Sehr gut. Gute Idee. Vielen Dank, Martina. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?